SWR 2 Wissen. Futurologen, Prognostiker und Analysten zählen zu den Gurus der Mediengesellschaft. Jahr für Jahr prophezeien sie einem ebenso erstaunten wie gläubigen Publikum ihre Visionen von der Zukunft der Welt. Doch nur selten liegen sie mit ihren Voraussagen richtig. Weder haben sie die deutsche Wiedervereinigung geahnt, noch vor den Gefahren des kollabierenden Ostblocks gewarnt. Der für die Computerwelt praktisch folgenlose Jahrtausendwechsel blieb ihnen ebenso verborgen wie der Zusammenbruch des neuen Marktes. Vorsicht ist also angebracht bezüglich der Glaubwürdigkeit all dessen, was heute für die Welt von morgen vorausgesagt wird. Die dritte Folge der Reihe Zukunftsvisionen der 60er Jahre erinnert an gesellschaftliche Utopien, die damals in der Diskussion waren. Die Zeit der Krisen und der Massenarbeitslosigkeit schien in den 60er Jahren endgültig vorüber zu sein. Die Wirtschaft boomte. Es herrschte nahezu grenzenloser Optimismus. Der Kapitalismus schillerte in den schönsten Farben. Die fortschreitende Automatisierung sollte die Menschen von unangenehmen Jobs befreien. Lobeshymnen über die Entwicklung der deutschen Wirtschaft in einer Fernsehdokumentation von 1965, 20 Jahre nach Kriegsende. Bilder von unseren großen Messen können die Tatsache, dass die Bundesrepublik heute die stärkste Kaufmacht und das zweitgrößte Handelsland der Erde ist, zwar nicht belegen, aber doch optisch bestätigen. Die Börsen notieren unsere Mark 10 Jahre, nachdem sie auf den Wert einer Fünftel Zigarette gesunken war, als eine der begehrtesten Valuten der Welt. Gehen Sie mit der Konjunktur, gehen Sie mit auf diese Tour, nehmen Sie sich Ihr Teil, sonst schämen Sie sich und später gehen Sie nicht zum großen Festbankett. Gehen wir mit der Konjunktur. Das Hasi-Osterwald-Sextett bringt die Stimmung der 60er Jahre auf den Punkt. Der Wissenschafts- und Fernsehjournalist Günther Siefahrt erinnert sich. Die meisten Menschen glaubten damals, dass das unbedingt weitergeht. Die Kurve stieg ja an. Und man glaubte, das geht immer weiter in einer exponentiellen Kurve. In dieser Bewegung, das war die Hoffnung, das war aber auch, das muss man sagen, die Illusion. Die Fortschrittsgläubigkeit erfasst, beginnend mit den Eliten, im Laufe der 60er Jahre fast alle Schichten und politischen Strömungen. Auch die Arbeiter und Angestellten träumen von einer besseren Welt, vom eigenen Heim und vom eigenen Auto. Und sie erwarten, dass der Lebensstandard nun ständig steigen werde. Die Gewerkschaften können deutliche Lohn- und Gehaltserhöhungen durchsetzen. Der spätere IG Metall-Vorsitzende Franz Steinkühler war in den 60er Jahren in der baden-württembergischen Bezirksleitung der Gewerkschaft tätig. Es war seine große Zeit. Rückschauend betrachtet muss man sagen, dass wir damals sehr fortschrittsgläubig waren. Wir hatten jedes Jahr beachtliche Wachstumsraten. Wir hatten auch als Gewerkschafter beachtliche Verteilungsspielräume, die wir auch nutzten. Wir wussten zwar theoretisch aus unserer politischen Erziehung her, dass die Krise zum Kapitalismus gehört und machten uns nicht vor, dass wir Kapitalismus haben. Aber an eine wirkliche Krise haben wir eigentlich nie geglaubt. Selbst als der erste wirtschaftliche leichte Abschwung 1967 kam, hat das nicht dazu geführt, dass eine grundsätzliche Veränderung der Auffassung eingetreten wäre. Das war eine leichte Delle, ein leichtes Luftholen und es ging anschließend auch sofort wieder weiter. Wenn ich nur vorstelle, wie binnen 3 Jahren die Autofertigung umgestellt wurde, wie plötzlich die Schweißzangen verschwunden sind, wie plötzlich der erste Roboter kam und plötzlich waren nur noch Roboter und keine Schweißzangen mehr. Und trotzdem mehr Arbeitsplätze und trotzdem mehr Autos und trotzdem mehr Produktion und trotzdem mehr Lohn und trotzdem bessere Arbeitsbedingungen. Also das war schon eine Zeit. Das Bruttosozialprodukt wächst und wächst. Die Zeit der Wirtschaftskrisen, so die Überzeugung der meisten Politiker und Wirtschaftswissenschaftler, ist überwunden. Die Stimmung ist gut, auch in den Betrieben und Verwaltungen. Siegfried Oesterle, damals ein junger kaufmännischer Angestellter, erinnert sich. Die Erwartung war eigentlich, das wird langsam weitergehen. Für mich persönlich natürlich nicht in großen Schritten. Ich bin ja so ein kleiner Angestellter nur gewesen. Aber es wird aufwärts gehen. Ich kann mich erinnern, es gab schon mal Gehalts- und Lohnerhöhungen, die waren bei 11% angesiedelt. waren wohl Ausnahmen, aber die Entwicklung ging so und erst durch diese Geschichte hat man ja auch gemerkt, dass in der Arbeitswelt etwas ganz anderes einzog, nämlich Rationalisierung, die Automatisierung, Leistungsdruck. Auch beim Automobilbau, in der chemischen Industrie oder in einer Keksfabrik. Automaten erobern die Arbeitswelt. Und schon träumt man von menschenleeren Fabrikhallen. Günther Siefert. Man dachte, die Automatisierung würde dem Menschen die Arbeit erleichtern. Und das war das Ziel. Man sah also eigentlich den Menschen befreit von sklavischer Arbeit. Was sich dann weiterentwickelt hat, immer weiterentwickelt hat, bis in die Zeit, in der also die Arbeitslosenzahlen wuchsen, das hatte man in den 60er Jahren überhaupt nicht erwartet. Ökonomen, Soziologen und Zukunftsforscher sehen ein neues Wirtschaftszeitalter vor sich. Die einen sprechen von Neokapitalismus, die anderen von einer Konsum- oder Freizeitgesellschaft. Entwickelte Länder wie die USA oder die Bundesrepublik befänden sich bereits im Stadium der nachindustriellen Gesellschaften, analysiert der US-amerikanische Zukunftsforscher Hermann Kahn. Ungefähr 20% der Welt sind heute Massenkonsumgesellschaften oder kurz davor, solche zu werden. Russland ist noch nicht eine Massenkonsumgesellschaft, aber dicht davor. Diese Gesellschaften also haben einen Lebensstandard, der wesentlich höher ist als der, den die USA noch gestern hatte. Diese Gesellschaften nennen wir die nachindustriellen Gesellschaften und sie sind ganz anders als die früheren. Lassen Sie mich das ein wenig erklären. Wenn Sie die letzten 8000 Jahre der menschlichen Geschichte studieren, so werden Sie finden, dass das Einkommen pro Kopf zwischen 200 und 800 D-Mark lag. Was wir nun entdecken ist, dass 20% der Menschheit heute 50 Mal besser leben als ihre Vorfahren. Vor 100 oder 150 Jahren lebte noch niemand besser. Das ist also tatsächlich etwas Neues in der Welt, diese Zunahme des Lebensstandards um den Faktor 50. Und dieser Faktor ist groß. Nehmen Sie nur Deutschland. Dort liegt das Jahreseinkommen heute bei ca. 10.000 Mark. Wenn Sie das mit dem Faktor 50 multiplizieren, dann kommen Sie auf 500.000 Mark. Das ist eben ein riesiger Unterschied. Wir argumentieren nun, dass dieser Unterschied wesentliche kulturelle Veränderungen nach sich zieht. Die wichtigste dieser Veränderungen ist, dass es in den nachindustriellen Ländern einfach keine ernsthaften ökonomischen Probleme mehr gibt. Keine Wirtschaftskrisen mehr, stattdessen immer mehr Freizeit. Das ist die Vision von Hermann Kahn, der in den 60er Jahren einen unerschütterlichen Optimismus verbreitet. Sein bekanntestes Buch trägt den Titel »Ihr werdet es erleben« und wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt. Kahn prognostiziert für das Jahr 2000 eine Arbeitszeit in den nachindustriellen Gesellschaften von 36 Stunden und die 4-Tage-Woche. Die Einkommen würden gleichzeitig stark zunehmen. In der Fernsehsendung »Ausblick ins Jahr 2000« werden die künftigen Löhne vorausgesagt. Heute verdient in den USA die Masse der Arbeitnehmer zwischen 12 und 40.000 D-Mark im Jahr. 1975 wird sich der Schwerpunkt auf Jahreseinkommen zwischen 40 und 80.000 D-Mark verschoben haben. Im Jahre 2000 wird die Mehrzahl der Arbeitnehmer jährlich zwischen 80 und 160.000 D-Mark verdienen. In Europa, das noch nicht ganz den Status der nachindustriellen Gesellschaft erreicht haben wird, werden die Jahreseinkommen, die heute im Durchschnitt 7.600 D-Mark betragen, auf 16.000 bis 32.000 D-Mark steigen. Auch bei uns wird mit wachsendem Wohlstand und sinkender Zahl der Arbeitsstunden die Freizeit eine immer größere Bedeutung im Leben des Einzelnen einnehmen. Was die Ameisenhaftigkeit der Städte, in denen wir leben, was der Anpassungszwang an die Organisationen, in denen wir arbeiten, uns an Belastung aufbürdet, werden wir hier auszuleben suchen. Der unvermeidlichen Einengung der direkten Umwelt wird der Mensch von morgen die Individualität seiner Freizeit entgegensetzen. Die Arbeitszeit geht zurück. Aus 48 Stunden werden 40 Stunden. Und samstags gehört Vati der Familie. Aber auch die Befreiung des Menschen von der Arbeit, wie es der EG Metall-Funktionär Franz Steinkühler ausdrückt, steht auf der Tagesordnung. Gemeint ist der Beginn der qualitativen Tarifpolitik, bei der es nicht mehr ausschließlich um die Arbeitszeit und den Lohn geht, sondern um die Humanisierung der Arbeit. Wir waren der Auffassung, dass die Arbeit immer die Existenzmittel des Menschen sein wird Dort bildet sich sein Bewusstsein, sein Selbstbewusstsein, sein Selbstwertgefühl. Und diese steigende Wirtschaftsprosperität hat ja auch dazu geführt, dass in den Betrieben die Produktivität spürbar stieg, dass es neue Methoden gab, um den Leerlauf aus dem Arbeitsablauf rauszubringen, was immer natürlich auf Kosten der Arbeitnehmer ging. Also es kam damals eine breite Diskussion auf, was in Zukunft bei gleichem Wirtschaftswachstum natürlich getan werden sollte. Ich meine, wir haben damals nie geahnt, dass wir jemals mit einer Diskussion geschlagen werden könnten, die dann nach 73 anfing, wenn ich so sagen darf, dass ein Arbeitsplatz immer noch besser sei als ein humanisierter Arbeitsplatz. Eine solche Diskussion konnte man sich damals gar nicht vorstellen. Wir traten also für Humanisierung ein und es war ein großes Ziel der Gewerkschaften damals, das auf sehr breite Resonanz in den Betrieben stieß, dass es wichtig sei, die Arbeitsbedingungen in der Existenzmitte am Arbeitsplatz von Montag bis Freitag zu regeln und dass das mit zu einem lebenswerten Leben gehören würde. So zu arbeiten, dass man ohne Gesundheitsschädigungen aufrecht sein Pensionsalter erreichen könnte. Das waren damals ausgeprägte Diskussionen. Fließbandproduktion und ihre immer kürzer werdenden Taktzeiten bewegen die Gewerkschaften. Sie kritisieren die Entfremdung der Arbeit und fordern mehr Mitbestimmung im Betrieb. Mitbestimmung ist damals unter völlig anderen Gesichtspunkten diskutiert worden, wie man es heute manchmal feststellt. Mitbestimmung war damals nicht Co-Management, sondern Mitbestimmung war damals eine politische Forderung, die, wenn unsere Vorstellungen durchgesetzt worden wären, den Kapitalismus in seiner heutigen Ausprägung in Frage gestellt hätten. Man muss es so formulieren. Mitbestimmung damals war auch im Zusammenhang mit Vermögensverteilung diskutiert. Es gab eine Gruppe, das war mehr die Gruppe, die der katholischen Soziallehre zuneigte, die forderten die Beteiligung am Produktivvermögen. Ich weiß nicht, wie viele tausend Pläne es dazu inzwischen gab, aber bereits damals in den 60er Jahren gab es jedes Jahr ein neues Konzept. Und alle waren sie unreal, weil die anderen wollten schlicht freiwillig nichts abgeben. Und wir hatten nicht die Kraft, ihnen es abzunehmen. Und außerdem gab es einen starken Flügel in der IG Metall, ich gehörte zu dem. Die waren im Grunde auch gegen die Beteiligung am Produktivkapital. Wir wollten nicht die Beteiligung am Produktivkapital, sondern wir wollten mitbestimmen über die Verwendung des Produktivkapitals. Das war unsere Form der Mitbestimmung. Wir glaubten, dass wir damit die Arbeitsplätze sicherer machen könnten. Wir glaubten damit, dass wir unserem Ziel, in der Existenzmitte der Menschen die Arbeit humanisieren zu können, viel näher kommen würden als mit Beteiligung, die wir ohnehin nicht durchsetzen könnten. Wir konnten zwar die Mitbestimmung leider auch nicht durchsetzen. Wir konnten beides nicht durchsetzen. All das blieb Vision. Dies galt auch für die Forderung nach Humanisierung der Arbeit, vor allem der monotonen Fließbandarbeit. Aber in Teilbereichen konnten sich die damaligen Visionäre später dann doch durchsetzen, wenn auch nur zeitweise und unter anderen Vorzeichen. Stichwort Gruppenarbeit. Wir haben damals darüber diskutiert, dass die Arbeitsorganisation so gestaltet ist, dass Arbeitnehmer zu Autisten erzogen werden. Also dass sie 8 Stunden am Fließband arbeiten, nebeneinander sitzen, teilweise Körperkontakt haben und nicht miteinander reden können. Entweder weil ihnen die Arbeitsgestaltung, das Arbeitstempo, der Arbeitsrhythmus oder der Lärm gar keine Gelegenheit dazu bietet. Und wir haben uns damals für Gruppenarbeit eingesetzt. Und wir haben gefordert, dass eine Arbeitsgruppe selbstbestimmt wie der Arbeitsablauf ist. Das waren damals alles unsere Forderungen. Wir wurden damals verlacht und wir haben 67 dafür gestreikt. Wir haben 67 viel durchgesetzt. Bei Gruppenarbeit haben wir es nur teilweise durchgesetzt. Gegen den erbitterten Widerstand damals der Arbeitgeber, die Angst davor hatten, den Arbeitnehmern ihre Kompetenz in ihre Existenzmitte am Arbeitsplatz zurückzugeben, die es aus politischen Gründen lieber gesehen haben, dass die Arbeitnehmer vereinzelt mit möglichst kleinen Arbeitsinhalten, jetzt sage ich sehr brutal, dumm und einfältig gehalten wurden. Dagegen sind wir angegangen. Wir hätten uns damals auch nicht träumen lassen, dass 10, 15 Jahre später Gruppenarbeit zum Credo der modernen Managementlehre wird. Gruppenarbeit, immer höhere Löhne und Gehälter, mehr Freizeit und Konsum, Mitbestimmung oder der wachsende Einfluss von gemeinwirtschaftlichen Unternehmen wie der neuen Heimat, all das genügt der rebellischen Jugend Ende der 60er Jahre nicht. Sie will die gesamte Gesellschaft verändern. Und wie die Technikvisionäre des Jahrzehnts glaubt die APO, die außerparlamentarische Opposition, an die Machbarkeit ihrer Träume, ja an einen schnellen und radikalen Wechsel. Revolution statt Evolution. Die jungen Leute wollen die Geschichte selbst in die Hand nehmen. Ihr Wortführer Rudi Dutschke. Wir sind nicht hoffnungslose Idioten der Geschichte, die unfähig sind, ihr eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen. Das haben sie uns jahrhundertelang eingeredet. Viele geschichtliche Zeichen deuten darauf hin, dass die Geschichte einfach nicht ein ewiger Kreisel ist, wo nur immer das Negative triumphieren muss. Warum sollen wir vor dieser geschichtlichen Möglichkeit Halt machen und sagen, steigen wir aus, wir schaffen es doch nicht, irgendwann geht es mit dieser Welt zu Ende. Ganz im Gegenteil, wir können eine Welt gestalten, wie sie die Welt noch nie gesehen hat, eine Welt, die sich auszeichnet, keinen Krieg mehr zu kennen, keinen Hunger mehr zu haben, und zwar in der ganzen Welt. Das ist unsere geschichtliche Möglichkeit. Das Idol vieler Studenten dieser Zeit heißt Che Guevara. Der südamerikanische Revolutionär hatte sein Leben eingesetzt für die Befreiung der unterdrückten Völker. Es ist die Hoffnung auf eine bessere Welt, für die es sich lohnt, sein Leben zu riskieren, sich bis zum Tode aufzuopfern, auf den Schlachtfeldern aller Kontinente dieser Erde. Vorbild für viele revolutionäre Köpfe und Heißsporne der 60er Jahre ist das China der Kulturrevolution. Dort scheint die Vision von einer gerechten Welt realisiert zu werden. Die Privilegien der Eliten werden abgeschafft. Mit den Massen leben, mit den Massen essen, mit den Massen arbeiten und mit den Massen diskutieren. Nach diesem Grundsatz werden Betriebsdirektoren, Generäle, Büroangestellte, Parteifunktionäre sowie Lehrer, Studenten und Schüler regelmäßig aufs Land geschickt. Sie sollen arbeiten und helfen, durch Arbeit die Bedürfnisse des Volkes kennenzulernen. Die Visionen der rebellischen Jugend erfassten bald alle Bereiche des Lebens. Es geht um die Befreiung der Völker der sogenannten Dritten Welt, um die Bekämpfung der Springerpresse, also vor allem der Bild-Zeitung, um demokratische Strukturen an Schulen und Hochschulen, Wohnen in Wohngemeinschaften oder alternative Kinderbetreuung. Vor allem in Deutschland verlangen die Studenten einen anderen Umgang mit der meist verdrängten oder gar verklärten Geschichte der NS-Diktatur. Die jungen Leute wollen wissen, welche Rolle ihre Väter während des Dritten Reiches spielten, und sie gehen auf die Suche nach den Überlebenden der NS-Kerker und Konzentrationslager. Ein Teil der politisierten Jugend wendet sich den Arbeitern zu, entdeckt in der Arbeiterklasse das revolutionäre Subjekt. Nur zusammen mit den Arbeitern könne die Gesellschaft verändert werden. Nur wenn ihr starker Arm es wolle, könnten die Herrschenden und ihr Produktionssystem, der Kapitalismus, erschüttert werden. Sibylle Stamm, heute Vorsitzende der Gewerkschaft Verdi in Baden-Württemberg, gehörte zu den Studenten, die damals eng mit der Gewerkschaftsjugend zusammengearbeitet hatten. Wir waren damals als gewerkschaftliche und studentische Jugendbewegung radikal antikapitalistisch. Wir haben gesagt, wir brauchen selbstverwaltete Betriebe. Wir wollen, dass die Unterdrückung der Menschen durch den Menschen aufhört. Und wir haben damals auch ganz massiv darüber geredet, dass in dem Privatbesitz an Produktionsmitteln die Ursache liegt, nicht? Es ist doch klar, wir haben gesagt, sie müssen Rendite machen bei Strafe des Untergangs, die Unternehmer. Also müssen wir das System verändern, wie diese Wirtschaft organisiert ist. Ich denke, die Gewerkschaftsjugend war damals radikal antikapitalistisch, Ende der 60er Jahre. Wir hatten Visionen einer Selbstverwaltung, einer großen Selbstverwaltung, natürlich auch ein bisschen durch diese Idee selbstverwalteter Lehrlingszentren, selbstverwalteter Schülerzentren entstanden. Ich habe damals die Vision gehabt, ja, dass es möglich sein muss, eine sozialistische Utopie zu entwickeln. Ich denke, das war auch sehr weit verbreitet in der Gewerkschaftsjugend. Wir haben damals begonnen, uns mit dem Faschismus auseinanderzusetzen, mit der unmittelbaren Nachkriegserfahrung. Ich bin 45 geboren, also in genau diese Zeit. Wir haben begonnen, mit der Gewerkschaftsjugend damals über selbstverwaltete Betriebe zu diskutieren. Natürlich immer auch in Abgrenzung zum sogenannten real existierenden Sozialismus. Aber es gab eine große Vision, dass es uns gelingen kann, unserer Generation, ich war damals Anfang 20, eine neue, gerechtere Welt zu schaffen. Unsere Visionen waren von daher nicht nur die Befreiung der dritten Welt, sondern waren Demokratisierung der Betriebe, Demokratisierung der Produktion. Der Mensch sollte im Mittelpunkt stehen. Der Mensch im Mittelpunkt. Doch die Technikgläubigkeit des Jahrzehnts stellt die außerparlamentarische Opposition nicht in Frage. Ihre Theoretiker kratzen nicht an der Vorstellungswelt der Entfaltung der Produktivkräfte durch technischen Fortschritt. Und die vielen Aktivisten auch nicht. Für die 68er sind die Atomkraftwerke deshalb überhaupt kein Thema. Diese gehörten, wie selbstverständlich, zur bundesrepublikanischen Wirklichkeit dazu. Die Wissenschaft wird als Produktivkraft entdeckt. Neue Technologien gelten als Voraussetzung für die Verwirklichung einer neuen Gesellschaft und für die Entwicklung eines neuen Menschen. Insofern ändert sich an der Technik-Euphorie und der Machbarkeitsgläubigkeit der Menschen in den 60er Jahren auch am Ende des Jahrzehnts nichts. Während die einen paradiesische Zustände unter den Bedingungen der Marktwirtschaft vor Augen haben, träumen die anderen vom sozialistischen Paradies. Das Ziel ist eine Gesellschaft, in der jeder nach seinen Bedürfnissen und jeder nach seinen Fähigkeiten leben kann. Eine Gesellschaft ohne Hunger und Ausbeutung. Abgesehen von der Arbeiterjugend interessiert sich die Mehrheit der Arbeiter und Angestellten nicht für die Veränderung eines Systems, das ihnen bis dahin so viel Wohlstand gebracht hat. Bei den Gewerkschaften gibt es zumindest gewisse Sympathien für die Weltverbesserer. Schließlich stützen sie sich zum Teil auf die gleichen Theorien wie die traditionelle Arbeiterbewegung und nutzen deren Symbole. Franz Steinkühler. Diese Studentenbewegung blieb der Gewerkschaftsbewegung eigentlich relativ fremd, was ich eigentlich sehr bedauert habe und auch heute noch bedauere. Manche Impulse hätten uns vielleicht gut getan. Ich habe damals auch schon gesagt, vielleicht würde es uns gar nicht schaden, wenn wir auch ein bisschen spontaner wären. Und wir haben es auch ein paar Mal versucht, darf ich daran erinnern. Es gab durchaus solche Versuche. Aber die Strukturen, in denen Arbeitnehmer sozialisiert werden, ich glaube, man darf diesen Faktor nicht unterschätzen. Strukturen, in denen Arbeitnehmer sozialisiert werden, im Betrieb, wo man präzise arbeitet, wo man sich an Vorgaben hält, die führen nicht dazu, dass Arbeitnehmer vom Wesen her zu spontanen und zu Spontiaktionen neigen. Sie sind bereit, organisiert, geplant, der wird auch durchgeführt. Von der Jugendbewegung der 60er Jahre seien viele Impulse ausgegangen, sagt der Fernsehjournalist Günther Siefert im Nachhinein. Denn die Gesellschaft sei damals erstarrt gewesen. Wenn man an 1968 denkt, an die Studentenbewegung, die natürlich zunächst auf den ersten Blick etwas kontraproduktiv wirkte zu der allgemeinen technisch-naturwissenschaftlichen Entwicklung, da hat man dann gespürt, und insofern muss man das sicher auch im Rückblick so sagen, dass die Gesellschaft in ihrer Entwicklung das, was die Technik und Wissenschaft vorgegeben hat, nicht nachvollzogen hat. Die Gesellschaft ist in ihrem Denken verharrt, ist sehr steif gewesen. Die Studentenbewegung galt ja in erster Linie zunächst einmal auch der Universität selbst, nicht? Unter diesen Talaren der Muff von 1000 Jahren, das war ja das Wort damals. Aber es hat sich ja dann erweitert auf die Gesellschaft insgesamt. Man wollte eine neue Gesellschaft schaffen, dass die Studenten das gemacht haben, die eben progressiv eingestellt waren. Das war gar nicht weiter erstaunlich. Und da begann eigentlich schon langsam der Umschwung. Viele haben natürlich diesen Studenten und ihren Unruhen nicht folgen wollen. Sie fürchteten die Unruhe. Es war gerade so schön ruhig geworden überall. Und dann kam dies, aber es war der Versuch, auch die Gesellschaft zu erneuern. Und viele Impulse sind ja, das lässt sich überhaupt nicht zweifeln, aus der Studentenbewegung denn gekommen. In verschiedenen Bereichen erneuert sich die Gesellschaft tatsächlich Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre. Auch wenn damit nicht die Ziele der rebellischen Jugend und ihrer Vordenker verwirklicht werden. Doch der nahezu grenzenlose Optimismus verblasst nach und nach. Anfang der 70er Jahre schon gab es einen richtigen Umschwung. Da erschien das Buch 1972 Die Grenzen des Wachstums über die Begrenzung unserer Rohstoffe, über die Gefährdung der Umwelt. Das war im Grunde die Gegenbewegung zu diesem unglaublichen Optimismus der 60er Jahre. Und das schlug bei vielen Menschen, also ich möchte sagen, bis in eine Depression um. Das sind nun mal die Wellenbewegungen, die Sie in der Geschichte immer wieder verfolgen können. Sie hörten die Sendung »Die neue Gesellschaft«, dritte Folge der dreiteiligen Reihe »Zukunftsvisionen der 60er Jahre«. Autor war Hermann G. Appmeier.